war schon lange fällig, darum sage ich Adieu. Natürlich hoffe ich, es gibt schon bald ein Wiedersehen. Den Lauf der Dinge hält man nun mal nicht so einfach auf. Ich packe deine Sachen und du bist dazu noch gut drauf. Dein Teddybär, die Eisenbahn, die Indianerburg, den Backofen, den Malkasten, die Weltraumstation und das aus Telefon landen im Karton. Auf dem Dachboden, ich denk gern an dich zurück. Wir waren ein prima Team, wie viele dumme Fehler haben wir uns schon verziehen. Am Ende war ich eifer und du änderst dich kein Stück. Wenn's deinen Weg gäbe, nehm ich dich so gerne mit. Deine Kraft und den Elan, den Mut und die Unschuld, dass du es wenigstens einmal versuchst, jeden Misserfolg als Erfahrung verbuchst, dass du nach deinen Träumen suchst. Nach deinen Träumen suchst. Die Zeit mit dir war schön, ich halt noch lange daran fest und hoffe, dass du dich in meinem Herzen wiederfinden lässt. Meine Freunde sagen, Magnus, wurde aber Zeit. Und mit ein bisschen Wehmut verabschiede ich meine Kindheit. Von Räuber und Gendarm, vom Seifenkistenfahren, von der legendären Abenteuertour, vom Zurückstellen unserer Schulhofsuhr, von der patentierten Kaulquappenkur. Magnus Mond sagt Adieu. Magnus Mond sagt Adieu. Geht noch ein bisschen spielen.